Mein Name ist Ryan Dykes und das sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Neues Baugebiet in Holtorf, 14. Vielseitigkeitswettkämpfe und Entscheidungsspiele bei Altherren und Senioren. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Auf Einladung der Leiterin Petra Schlemermeier besuchte der grüne Landtagsabgeordnete Helge Limburg die Kindertagesstätte und Familienzentrum St. Michael in Nienburg. Im Mittelpunkt stand die Arbeit der Tagesstätte ebenso wie die Angebote des Zentrums. Zum Thema Integration betonte Schlemermeier, dass ein verbesserter Betreuungsschlüssel und mehr Unterstützung bei der Sprachförderung wichtig seien, um diese erfolgreich zu bewältigen. Limburg versprach, sich für verbesserte Rahmenbedingungen einzusetzen. Im Norden von Nienburgs Ortsteil Holtorf soll ein neues Baugebiet entstehen. Dies empfahl sowohl der Ausschuss für Stadtentwicklung als auch der Holtorfer Ortsrat in ihren vergangenen Sitzungen. Mehr dazu weiß Holtorfs Ortsbürgermeisterin Cornelia Feske. Ja, es geht um das Baugebiet 170 in dem Dreieck Fennerlandstraße, Holtorfer Straße. Da möchte ein Investor 5 Häuser bauen. Dem stehen wir natürlich positiv und offen gegenüber. Und wir haben jetzt erstmal den Bebauungsplan empfohlen. Am Mittwoch fanden in Hoyerhagen die 14. Vielseitigkeitswettkämpfe für Diensthundführerinnen und Führer statt. In diesem Jahr nahmen 47 Teams von Polizeidienststellen aus ganz Deutschland teil. Nienburg konnte 2 Sieger verbuchen. Bei den Herren unter 40 konnte Gavan Ulbricht mit Bella den Sieg auf der 1,5 Kilometer langen Strecke erringen. Auf einer Sprintstrecke erreichte Ulrich Durfs Diensthund Askan die absolute Spitzengeschwindigkeit von knapp 50 Stundenkilometern. Der Leiter der Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg, Frank Kreckenbohm, sprach allen Beteiligten seinen Dank für das Engagement aus und freute sich schon auf das nächste Jahr. Und wir kommen noch zum Sport mit Philipp Kessler. Der NFV Nienburg gab nun die Termine für die Entscheidungsspiele um die Kreismeisterschaften der Fußball-Altherren und Altsenioren bekannt. Das Spiel zwischen den beiden Tabellenersten der Nord- und Südstaffel im Altherrenbereich findet am Mittwoch, den 15. Juni um 19 Uhr in Steierberg statt. Der Sieger der Begegnung wird automatisch zur Altherren-Bezirksligameisterschaft gemeldet, die 3 Tage später am 18.06. um 13.30 Uhr in Hannover ausgetragen wird. Das Entscheidungsspiel bei den Altsenioren zwischen den beiden Tabellenersten der Staffel Nord und Süd findet am 19.06. statt. Beginn ist dort um 15 Uhr in Nendorf. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.